SWR 2 Krimi. Das Ding aus Plittersdorf. Hörspiel von Katrin Zipse. Marie, ich bin's. Du glaubst nicht, wie schön es hier im Ried am frühen Abend ist. Noch schöner wär's natürlich, wenn du dabei wärst. Aber du willst ja nicht aus der Stadt raus. Dabei sind die Mücken hier gar nicht so schlimm, wie du immer denkst. Na gut, in aller Regel verziehen die sich wieder. Also das ist so, man trifft sich zur Paarung und dann gehen die ihrer Wege. Die Rheinaue, wo wir hier stehen, ist die Schokoladeseite von Plittersdorf. Plittersdorf ist der älteste Ort vom Kreis Rastatt, 1275 Jahre alt. Plittersdorf war immer auf der Flucht vor dem Hochwasser. Oh, sag mal, hey, sind das Mistviecherbläde. An der Hutz schnogen jede Menge, aber kein einziger Fisch mehr. Im Leben beißt doch keiner an. Vorher wär ich gebissen, aber anständig. Aber hallo, jetzt hat doch was. Was? Hey, halt! Hilfe! Oh, Hilfe! Hört mich einer! Hilfe! Hilfe! Kann mich jemand hören? Hilfe! Wassertemperatur 21 Grad Celsius. Lufttemperatur 28 Grad Celsius. Schwach windig. Nein, Marie, ich weiß, das ist voll daneben. Du knechtest in diesem Scheißladen und ich mache hier einen auf Anti-Aquapark und ansonsten lau. Ist aber gar nicht so, wie es aussieht. Ben und ich brauchen das blöde Ding wieder bis zur Demo. Und wir peilen nicht mehr, wo wir es ausgesetzt haben. Sieht hier alles gleich aus in der Botanik. Voll der Dschungel hier. Und ich muss in der Stunde bei Ben sein. Hier riecht's komisch. Marie, spinn ich oder? Da ist es! Oder was? Warte mal. Hey, Marie! Marie! Marie! Oh! Hier an der Raukehle fliegen gerade zwei Schwäne und auch sonst sind allerhand Wasservögel hier auf den Fluten zu sehen. Nahrungsangebot reichlich, Nahrungsspektrum vielfältig. Das dort ist ein Kormoran, da fliegt auch gerade einer. Das ist jetzt die Mündung vom Altrhein draus. Der Wasserstand ist im Moment ein bisschen hoch, kein Hochwasser, aber trotzdem ein guter Wasserstand für diese Jahreszeit. Ich sag dir, das geht nicht. Du kannst doch nicht nach Lust und Laune arbeiten. Hei hupp, der Herr hat's ja, oder wie? Geli. Gar nichts hat er. Mensch, wenn die nächste Steuer kommt, dann sind wir dran. Jetzt, Geli. Die können mir doch gar nicht bezahlen. Jetzt hör doch einmal auf, Nein, Geli. Jetzt red ich. Das schau ich mir nicht länger an. Wenn du dich ruinieren willst, bitte. Aber ich bin dann fort. Jo. Schaff und spar doch nicht mein Lebtag, dass es aufs Alter nicht langt. Menschenskinder. Ich geh fort, sag jetzt ich dir. Halt mal ruhig. Und den Schorsch, den nehme ich mit. Was? Ja. Schorsch, komm. Was? Wo willst du jetzt hin? Naus, ins Ried. Ich halt das hier nicht länger aus. Nein, du bleibst jetzt hier und mir rede. Ich red nicht. Du redst doch nie. So jedenfalls red ich nicht mit dir. Was ist denn jetzt, Schorsch? Auf, ab. Das wird er noch leid tun. Jawohl, leid tun wird er das. Wir kommen jetzt an den sogenannten Gänsrhein. Wie Sie sehen, läuft das Wasser hier über den Weg. Wir kommen also nicht mehr allzu weit. Es ist kein Hochwasser, aber dieser Weg ist schnell überflutet. Es riecht hier auch moderig, wie man merkt. Es ist ein ideales Gebiet für die Rheinschnarke. Und die gibt es ja hier zu Millionen. Ich sag dir, hier war das. Hier? Ja, da. Siehst du den Baum? Da, mit dem angeknacksten Ast. Hm? Der so ganz rechtwinklig absteht, Mann. An dem hab ich's mir gemerkt. Und wo ist es dann? Mensch, fahr mal ein Stück hier hin. Ich seh nix. Ist ja auch total dunkel, Mann. Außerdem kann es längst weg sein. Klar, Alter. Hat nach Frankreich rüber gemacht, oder was? Suchen wir eben die ganze Nacht. Und morgen Nacht wieder. Nee. Morgen gibt's für mich keine Action in Sache Aquapark. Übermorgen habe ich eine Klausur in Mikroök. Na und? Ich muss am Freitag mein Semesterstück in der Akademie abgeben, Mann. Das ist ja was anderes. Du kannst hier einen Ausschalter, wenn du am Holz kratzt. Sag mal, willst du mich verarschen, Mann? Hä? Da. Leuchte auch mal darüber. Scheiß Viecher. Hast du gehört? Die suche eine. Wen? Weiß nicht genau. Einen aus Wintersdorf. Soll hier verschwunden sein. Der ist bestimmt einfach abgehauen. Tun sie doch immer. Stimmt, Zigarette hoch. Ja, genau. Schwer schätzbar. Anvisierte Koloniebildung, womöglich in erreichbare Nähe gerückt. Also es ist so ein Mittelding zwischen getretenem Ochsen und irgendwie heftig heiserem Hund. Einzuleitende Aktionen. Sondierung des Reviers. Aktivierung der Moschusproduktion. Hoffentlich finden die Bullen es nicht vor uns. Hm? Wenn sie hier im Ried nach dem Typen suchen. Ach, und wenn schon, Hast du nicht unseren Namen draufgeschrieben, oder? Ach, vielleicht nehmen die es aber mit. Und nochmal einen schaffe ich nicht mehr vor der Demo. Geht ja auch ohne. Notfalls. Ist aber scheiße. WR4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim. Heute Nacht fallen die Temperaturen nur wenig, so dass es bei ca. 24 Grad immer noch sehr warm bleibt. Im Laufe des morgigen Tages steigen die Temperaturen in der Mittagszeit wieder auf hochsommerliche Spitzenwerte bis 36 Grad. Also, auch dann gilt wieder, raus aus dem Büro und rein in die Badehose. Oh, die bringt mich gerade noch um, die Hitze her. Helene, ich gehe noch ein bisschen ins Ried. Und die Schnage? Oh, die will mich schon nicht auffressen. Du weißt, dass man noch die ganz tiefkühltruhe voll Fisch habe. Keine Angst, es gibt doch eh kaum noch Fisch im Bärensee. Die hat doch alte Kamera angeholt. Immerhin ist heute Wassertag. Der ist gut zum Angeln. Ja, und wer sagt das? Der Mondkalender. Gilt der auch für Kamera? Denn hier wird man ja doch nur tiefgekühlt. Hilfe! Oh, Hilfe! Hört mich einer! Hilfe! Hilfe! Kann mich jemand her? Hilfe! Wiederholt große Beutetiere an Tränke gesichtet. Kontaktaufnahme mit weiblichem Exemplar gestaltet sich allerdings schwieriger als erwartet. Bisher keine Reaktion auf Moschusduft. Das, was man hier schwimmen sieht, ist ein Haubentaucherpaar. Die nischen hier in der Gegend auch. Die leben hier seit früheren Zeiten, ernähren sich von Fischen, werden aber dem Fischbestand nicht zur Gefahr wie der Kormoran, denn der Haubentaucher hat sein Revier, in dem er dann kein anderes Paar duldet. Es muss dann ein geeigneter Platz da sein, wo man die Eier hinpappen kann. Es gibt Arten, die machen Pflanzennester aus verrottenem Pflanzenmaterial. Es gibt welche, die verbuddeln es im Sand. In beiden Fällen aber braucht es dann einfach schon kräftig Wärme von außen, denn das Ausbrüten der Eier bei Temperaturen eben irgendwas zwischen 26 und 32 Grad. Diese Temperaturen müssen praktisch von der Sonne oder von diesem verrottenen Pflanzenmaterial kommen. Und eben auch über eine hinlänglich lange Zeit, dass es ausgebrütet wird. Und wenn unser Sommer das nicht liefert, dann wird das nichts mit der Familiengründung. Keine Reaktion! Einfach keine Reaktion! Wir stehen jetzt nicht weit vom sogenannten Bärensee. Man sieht ihn hinter dem Weg vor den Hicken am gegenüberliegenden Ufer. Der Bärensee ist ein wunderschönes Naturgewässer. Er ist auch Bootswanderweg entlang der Rheinau. Von hier führt der Weg dann zur Raukehle. Und von der Raukehle, wo man über einen trockenen Weg übersetzen muss, geht es dann weiter zum Altrhein, zur Ankerbrücke und von dort aus in Richtung Wintersdorf. Wir biegen mal da ab. Da waren wir letzte Woche nicht. Oh, da ist es ja voll düster. Hörst du das? Ja. Scheiße, ist das pervers. Psst, Ben, sei mal ganz leise. Das ist irgendein Nachtvogel. Also sowas habe ich noch nie gehört. Wir sollten hier ein Gruselkabinett aufmachen. Eine Geisterbahn zum Durchpaddeln. Das wär's. Nicht so einen abgelutschten, vollautomatischen Aquapark. Dann müssten sie auch nicht alles platt machen. Also für die Vögel käme es ja aufs Gleiche raus. Wie meinst du das? Ich meine den ganzen Scheißrummel im Ried, den es nach sich zieht. War ja bloß ein Joke, Alter. Aber Vögel, die so einen Sound drauf haben, finde ich auch grenzwertig. Hier soll ja schon wieder wer verschwunden sein. Diesmal einer aus Blittersdorf. Ich glaube das nicht. Warum sollen die das behaupten? Ah, wäre doch eine geile Propagandaaktion. Aquapark im Gruselsumpf. So eine Schlagzeile ist doch voll die Werbung für die. Ach, das ist doch para. Denen traue ich alles zu. Aber wer zahlt einen Eintritt für was, wo er nicht einmal weiß, ob er jemals wieder rauskommt? Mensch, was glaubst du, wo wie beknackt die Leute sind? Hör mal, da ist es. Wo? Gerade dachte ich, hätt's gesehen. Hier riecht's komisch. Neuerlicher Annäherungsversuch durch unvermutetes Auftauchen großer Säuger vereitelt. Die Wasserqualität ist bei uns überall hervorragend. Sie ist, kann man sagen, überall Badewasserqualität, obwohl man hier natürlich nicht überall baden soll. Halt das Teil mal hier hin. Ich brauche Licht. Da steht was. Wir bauen für Sie Aquapark Rheinaue. Deutschlands größten Süßwasserpark. Mit Wetracer-Kanal. Boah, ich kotz gleich. Weitere Attraktionen? Wildwasserzonen und Europas größte Wasserrutsche. Aquapark Rheinaue. Erholung und Vergnügen für die ganze Familie. Aquapark Rheinversaue würde es besser treffen. Das nächste Mal nehme ich ein Edding mit und ändere den Scheiß. Immerhin haben sie noch nicht angefangen zu bauen. Mehr als das großkotzige Schild gibt's noch nicht. Mehr wird es auch nie geben, das schwöre ich dir. Sag doch, er ist einfach nicht heimgekommen. Nur der Hund. 3 Tage ist das jetzt her. Seit Büchse hat er nicht mitgenommen. Die steht da noch im Schrank. Da, gucken Sie. Gegen Abend ist er los, so 8, 8:30. Der wollte bestimmt noch auf der Hochschirm, auf der Hochsitz. Aber es war ja keine Schusszeit. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Wissen Sie, was ich langsam glaube? Ich glaube, der ist ab nach Frankreich. Das gibt's doch sonst nur im Film, dass einer spurlos verschwindet. Sag mal, was redest du? Also, hast doch keine Ahnung. Also zur Klärung des Sachverhalts. Angelika, der ist abgehauen. Fort, weg. Der hat genug gehabt vom Schaffen. Der hat geschafft und geschafft und ist doch nie auf den grünen Zweig gekommen. Jetzt du doch nicht so. Ach, du spinnst. Außerdem hätte er doch den Schorsch mitgenommen. Ich sag Ihnen jetzt einmal was. Der Betrieb, der ist nie mehr so gut gelaufen. Mein Bruder, der hat ja noch nicht einmal wie angestellt gehabt. Aber ich sag nix. Da müsste sie dann schon die Angelika fragen. Sie hat die Buchführung gemacht. Ich hab nur früher mal ausgeholfen, wenn's eng war. Dann bin ich mit malern gegangen. Ich hab's ja auch gelernt. Aber eng war's schon lang nicht mehr. Ach, der Betrieb, den hat er so langsam auslaufen lassen. Mein Mann wollte nicht mehr so viel schaffen, das stimmt schon. Aber es muss da ja auch nicht. Das Geld hätte uns schon gereicht. Also irgendwie, das Geschäft war ihm doch völlig egal. Der hat nur für die Jagd gelebt. Mensch sein heißt Jäger sein, das war sein Spruch. Niemals werde Martin ohne den Hund und ohne die Büchse abkauen. Nie! Du musst es ja wissen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass einer spurlos verschwindet. Tut mir leid. Also rein statistisch gesehen sind sogenannte Vermisste in der Regel... Und wenn ihn einer umgebracht hat? Dann muss man ihn doch auch finden, Angelika. Jetzt denk doch einmal nach. Und überhaupt, wer soll ihn denn umgebracht haben? Der Martin, der hat doch keine Feinde gehabt. Wer soll denn so etwas machen? Also ich mein immer, ich hätte sein Horn gehört damals in der Nacht. Helft, bin in Not. Helft, bin in Not. Also das höre ich wieder und wieder. Also wir erwägen, das fragliche Gebiet mit einer Hundertschaft zu durchkämmen. Bisher haben wir noch keine Spuren gefunden, die zwingend vom Vermissten stammen müssten. Der Einsatz der Hunde wird sich vermutlich aufgrund der sumpfischen Beschaffenheit des Gebiets schwierig gestalten. Ah ja, ich wollte ihn ja auch schon mit dem Hund suchen. Aber der Schorsch, der wollte da partout nicht mehr hin. Schon wie wir da ins Ried abgebogen sind, hat er den Schwanz eingekniffen und ist heimgerannt, hab ich gesenkt, die Sau. Ich konnte rufen, wie ich wollte. Also ich verstehe das nicht. Haben Sie schon mal, ich meine, hat er schon mal daran gedacht, sich... Was? Wissen Sie, das kommt bei Männern in dem Alter viel öfter vor, als man denkt. Also viel öfter, rein statistisch. Ach, mein jetzt. Mann wollte sich doch nicht umbringen, stimmt nicht. Das, Und wenn, dann doch nicht vor dem Hund. Und außerdem hätte er sich dann erschossen. Aber wozu hat dann sein Gewehr? Sie meinen da dazu, dass er ein Gewehr gehabt? Ha, nee, natürlich nicht. Ich meine nur, wenn er sich hätte umbringen wollen, dann hätte er sich mit seinem Gewehr erschossen. So. Mensch sein heißt Jäger sein. Können Sie sich vorstellen, dass er sich umgebracht hat? Nee. Vorher hätte er andere erschossen. Andere sind aber nicht verschwunden, oder? Aquapark ist Mord am Rhein. Wer das plant, der ist ein Schwein. Und sonst ist aber alles in Ordnung bei dir. Ich übe für die Demo. Wie findest du den? Artenschutz statt Aquapark. Dafür machen wir uns stark. Auch blöd. Pass lieber mal mehr auf. Ich will mir nicht noch eine Nacht um die Ohren schlagen. Ich hab Schwiele vom Paddeln. Ich sehe mich schon auf dem Lautsprecherwagen. In Badehose mit Taucherbrille. Oh. Und die Menge liegt mir zu Füßen und skandiert: Ali! Ali! Ali! Der neue Held ist geboren. Die Öko-Bewegung hat ihren Superstar. Alexander Wirth, genannt Ali der Paddler. Oh. Den Oberkörper im Kampf mit den Elementen gestählt. Trotzdem ein Künstler. Intelligent, poetisch sensibel, politisch korrekt und seinem eher schlichten Freund Ben ein wirklich guter Kumpel. Mann, Ali, jetzt krieg dich mal bitte wieder ein. Ah, Mann, Ben, eine politische Aktion kann auch Bock machen. Aber doch nicht morgens um zwei. Und was sagen wir überhaupt, wenn die Bulle uns fragen, was wir hier im Naturschutzgebiet eigentlich machen? Warum sollten sie uns fragen? Weil du einen scheiß Krach machst. Und weil die vielleicht hier nach den Vermissten suchen. Mitten in der Nacht. Warum nicht? Wir sind ja auch mitten in der Nacht unterwegs. Wir sagen, wir sind ein Liebespaar. Penner. Wir heulen den Vollmond an. Ah, wir sind Werwölfe. Wir haben eure Vermissten gefressen. Würdest du uns bitte den Bauch aufschneiden? Dann ihren Kehlsack ein bisschen aufblasen und vom Wasser wird das ja auch noch etwas verstärkt. Ne? Also das ist dann eben nicht nur so, dass man dieses Bellen oder Brüllen hört, sondern man sieht dann einfach durch die Schallwellen auch das Wasser. Das wellt sich dann so. Das hört sich also nicht nur nett an, das sieht auch nett aus. Weißt du was? Für heute reicht's mir. Lass uns zurückpaddeln. Wir suchen nach einer Verbindung zwischen dem Vermissten aus Wintersdorf, der vor gut 10 Tagen spurlos verschwunden ist, und ihrem Mann. Da fällt mir gar nichts ein. Hm. Der Wintersdorfer war doch Jäger, oder? Ja. Hm. Damit hat mein Mann nichts am Hut. Der angelt höchstens mal. Also beide Männer sind vermutlich ins Ried und nicht mehr zurückgekommen. Von ihrem Mann haben wir ja immerhin am Bäresee die Angel gefunden und einen Ämer. Von dem anderen Vermisste wissen wir dagegen überhaupt nichts. Gehen Sie denn von einem Verbrecher aus? Also, das muss natürlich nicht sein, aber wir müssen natürlich mit allem rechnen. Vielleicht treibt sich da draußen ja irgendein Serientäter rum. Irgendein fanatischer Tierschützer, der es auf Jäger und Angler abgesehen hat. Vielleicht gibt's da eine Verbindung. Also rein statistisch gesehen besteht zwischen 2 Fällen, die am gleichen Ort angesiedelt sind, auch soll am Bärensee nicht auch der Aquapark entstehen? Ja, warum fragen Sie? Das ist ein schlechtes Omen, meine ich. Die sollte den Platz noch einmal überdenken. Aha. Naja, an den Aquapark haben wir natürlich auch schon gedenkt. Es liegt im allgemeinen Interesse, dass wir den Fall umgehend aufklären. Wann genau ist denn der Wintersdorfer verschwunden? Vor 11 Tagen. 11 Tage? Mhm. Ist auch ein Wassertag? Bist du nicht dran? Hi, hier spricht Ali. Fans, Freunde, Genossen und Gläubiger können mir eine Nachricht hinterlassen. Ihr wisst ja, wie es geht. Hi Ali, ich bin Sven. Heute Nacht kann ich nicht ins Ried. Lili macht Herz. Das Vorbereitungstreffer geht klar, um 8 bei mir, wie besprochen. Aber spätestens um 10 muss ich bei der Lili auf der Matte stehen, sonst dreht die ab. Sorry, Alter. Ben und Lili, das ewige Drama. Was hattet ihr denn vor? Geht wieder um den Aquapark. Oh, verschon mich. Schon gut. Ich gehe allein. Gut. Nein, Marie, ich weiß, das ist voll daneben. Du knechtest in diesem Scheißladen und ich mache hier einen auf Anti-Aquapark und ansonsten lau. Ist aber gar nicht so, wie es aussieht. Ben und ich brauchen das blöde Ding wieder bis zur Demo. Und wir peilen nicht mehr, wo wir es ausgesetzt haben. Sieht hier alles gleich aus in der Botanik. Voll der Dschungel hier. Und ich muss in der Stunde bei Ben sein. Hier riecht's komisch. Marie, spinn ich oder... Da ist es! Oder was? Wart mal. Hey, Marie! Marie! Marie! Grad Celsius, Wassertemperatur 22 Grad Celsius, Nahrungsangebot, abgesehen vom regelmäßigen Erscheinen leicht jagbarer großer Säuger an der Tränke, häufiges Auftauchen kleiner, gelbbäuchiger und sehr schmackhafter Amphibien. Entsprechend der Größe wird alles gefressen an Beute, was reinpasst. Fisch, Vögel, so mal drankommt oder Säugetiere. Hier stehen wir vor einem Biotop. In diesem Biotop sind vor allen Dingen die Gelbbauchungen zu Hause, auch viele Frosch- und Ungenarten. Natürlich auch die Ringelnatter, die sich hier auch ihre Beute holt. Vielleicht kann ich eine Gelbbauchunge fangen. Im Moment sehe ich aber leider gerade keine. Vielleicht ist nicht gerade ihre Hochzeitszeit. Aber hier sehen Sie ein paar kleinere Frösche. Die verstecken sich natürlich auch. Ja, das nenne ich sturköpfig. Genau das. Die Polizei hat nichts gefunden. Die Hunde nichts, gar nichts. Und du glaubst immer noch, dass du nur an den See zu kommen brauchst und dann hast ihn. Ja, du hättest ja nicht mitkommen müssen. Damit du auch noch verloren gehst. Also Aufpasser brauche ich keinen. Weißt du, was ich langsam glaub? Dass du mir was verschweigst. Gell, Geline? Du bist ihm nach, als er ins Ried ist. Sag schon, bist du dem Matti nach? Hör doch auf! Du hast dem Untersuchungsbeamten gesagt, du hast das Horn gehört. Aber wo ist es jetzt? Die Polizei hat es nicht gefunden. Und hört man das Horn überhaupt bei euch, wenn's einer bläst? Sag, hört man das? Also ich hab's gehört. Die Bühlerin hat auch was gehört, sagt sie. Die hat euch Streite gehört. Und dann ist der Martin aus dem Haus rausgerannt und kurz darauf bist du hinterher. Die Bühlerin ist doch senil, das weiß doch jeder. Was ist los bei euch, Geli? Ich bin seine Schwester. Ich muss es wissen. Jetzt komm. Jetzt geh mir ans Ufer. Da kann man so schön sitzen und aufs Wasser gucken. Und dann? Erzählst du mir es dann? Jetzt komm halt. Ach, da sind doch nur noch mehr Mücke. Die bringen dich nicht um. Gerade noch einmal auf die Ringelnattern zu kommen hier in der Rheinau, haben die noch einen sehr guten Bestand. Man sieht sie hier ab und zu und sie holen sich ihre Beute natürlich nicht nur im Wasser, sondern auch im Feld, Mäuse und kleine Vögel, was sie eben so erwischen können und sicherlich auch so ab und zu mal eine Gelbbauchunge. Ich kann im Moment, so arg ich auch schaue, keine sehen. Zunahme großer Säuger an Tränke, verbunden mit erheblicher Lärmbelästigung. Erneute Annäherung an weibliches Exemplar. Deshalb wieder vorzeitig abgebrochen. Den Eimer haben sie gefunden und die Angel. Nee, ja, nee, mehr nicht. Also, ich kann mir nicht helfen, aber ich finde das symbolisch. Ich meine, das sieht so aus, als ob er ein Zeichen setzen wollte. Also in dem Sinn, dass was mich sesshaft macht, das lasse ich da und jetzt zieh ich weiter. Nee, das ist nicht weit hergeholt, Luisa. Du hast doch nicht mit ihm gelebt, ich aber. Ich hab gewusst, dass es irgendwann so weit kommt. Und als er ging, das war ein Wassertag. Der steht für Aufbruch, für Bewegung. Ach, ich weiß nicht, ich... Ich muss mal das anschauen, die Stelle, wo sie den Eimer gefunden habe und die Angel. Vielleicht ist da noch was, was sie übersehen habe. Vielleicht noch ein Zeichen oder Botschaft von mich oder... Ich muss da hin. Außer verschiedenen Froscharten gibt es hier auch den Laubfrosch. Man hört ihn mehr, wie man ihn sieht. Er ist ganz grün. Das Gras und die Pflanzen hier sind natürlich auch grün. Das ist auch für den Frosch gut. Er ist also mit seiner Tannfarbe gut geschützt. Eine Schlange ist im Moment auch keine hier. Und eine Gelbauchunge sehe ich leider auch nicht. Mann, ist das dunkel und gruselig hier. Meinst du echt, dass er hier irgendwo ist? Ich weiß es doch nicht. Ich mach mir einfach Sorge. Aber du kennst doch den Ali. Vielleicht hat er es einfach verpeilt. Und das Boot hatte er doch auch nicht. Marie, wir waren heute Abend um 8 verabredet, um die Demo fertig zu planen. Sowas verpeilt der Ali nicht. Ich bin mir sicher, der ist am Nachmittag allein hierher, weil ich heute Nacht nicht hinwollt. Hier verschwinden Menschen, Marie. Oh, ihr nehmt euch so wichtig mit eurer Politkacke. Glaubst du, die vom Aquapark haben es nötig, irgendwelche Ökospinner verschwinden zu lassen, um ihr Freizeitparadies durchzusetzen? Die haben die ganzen Gemeinderäte hinter sich. Die werden mit euch doch auch anders fertig. Da tobt ein Krieg, Marie. Nur, dass das keiner mitkriegen will. Die Gemeinderäte sind total zerstritten. Die Hälfte von denen sympathisiert heimlich mit uns. Die sind auch dagegen, dass hier der Ausverkauf des Naturschutzgebietes stattfindet. Aber hier geht's ums Geld. Und verdammt viel Leute schrecken vor nichts zurück, wenn's um sattes Geld geht. Glaubst du wirklich, dass der Ali verschwunden ist? Ich glaub das alles nicht. Meistens gibt's ganz banale Erklärungen für die seltsamsten Dinge. Aber sicher ist, dass er noch nicht aufgetaucht ist. Dass ich keine Verbindung zu seinem Handy krieg und dass hier schon 2 vor ihm verschwunden sind. Schade, aber so ist es halt. Wenn man etwas sucht, ist es nicht da. Und so geht es heute mit den Gelbauchungen. Du weißt nicht, ob er wirklich hier war. Du sagst doch, er hat dich von hier angerufen. Er war doch nur auf dem Anrufbeantworter. Und die Verbindung war gleich unterbrochen. Er hat nur gesagt, dass es total schön ist, da wo er jetzt ist. Und dass es gar nicht so viel Mücken gibt. Warte mal. Davon, Marie. Lass uns mal dahin. Ach, Mist. Was ist? Ich dachte, ich hätte es gesehen, aber nur ganz kurz. Riechst du das auch? Ja, so roch's hier schon das letzte Mal. Irgendwie nach Moschus oder so. Auch hier sehe ich keine Gelbauchungen. Hier ist gerade ein Platz, wo sie sonst öfter sind. Ich hatte sicher die Hoffnung, dass wir hier welche sehen. Das wäre doch typisch. Ali und ich hau uns 2 Nächte um die Ohren und finde das blöde Ding nimmer. Und dann stolper ich drüber, wenn ich es gar nimmer suche und lauf dafür wahrscheinlich am Ali vorbei. Verfluchte Kacke. Sei mal still. Ich würde gern mehr hören, wenn ich schon nichts sehe. Irgendwas ist da. Ich weiß es. Wir müssen noch näher zum Wasser. Nein. Ich gehe nicht in die Büsche, ganz bestimmt nicht. Wahrscheinlich hängt da ein Fuchs rum oder sowas und nachher beißt er mich. Und ich krieg Tollwut und das war's dann. Oh Mann, Marie, du stellst dich vielleicht an. Jag mich nachts durch Karlsruhe, Ben. Durch die finstersten Seitengassen, aber lass mich hier nicht allein im Wald stehen, das pack ich nicht. Warum bist du denn dann mit? Ich hab's mir nicht so schlimm vorgestellt. Marie, da liegt wer. Nein. Doch, bestimmt. Ich geh mal runter. Ist das der Ali? Sag, ist er das? Nee, es ist eine Frau, aber tot, Marie. Und Marie, und ihr fehlt was. Ein Arm. Ah! Aktuelles zum Nahrungsangebot. Kleine, gelbbäuchige Amphibien, vermutlich ausgegangen. Weiterhin regelmäßiges Erscheinen großer Beutetiere. Hutschte, hutschte, hutschte, hutschte, hutschte, hutschte, hutschte. Platz ist, kann auch durchaus sein, er macht ein Ärmchen ab und lässt den Rest dann liegen, so nach dem Motto. Ja. Wir hauen ab, Marie. Schnell, Marie. Und der Ali? Morgen. Wir kommen morgen wieder, wenn's hell ist. Jetzt können wir doch sowieso nichts machen. Was meinst du denn damit? Glaubst du, der Ali ist auch... Glaubst du das? So, jetzt noch mal ganz langsam. Sie glauben also, Sie haben ein Krokodil gesehen? Das sag ich doch. Ein Krokodil. Und dieses Krokodil hat Ihr Schwägerin ins Wasser gezogen? Die hat so geschrien. Das glauben Sie nicht. Ja, ich glaube hier so einiges nicht. Statistisch gesehen ist ein Krokodil in den Rheinauen ein Ding der Unmöglichkeit. Es gab doch schon mal eins, 1916. Das steht sogar im Rathaus in Blittersdorf. Ja, Ewe. Statistisch gesehen ist es noch unwahrscheinlicher, dass sich gleich zweimal ein Krokodil hierher verirrt. Statistisch gesehen ist es sozusagen völlig unmöglich. Es stimmt aber. Ein Krokodil hat sie ins Wasser gezogen. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Einfach weg. Aha. Und Sie sind ihr nicht zu Hilfe gekommen? Ja, natürlich doch. Ich bin zum Wasser gerannt. Ich war ja in den Büsch, als ich sie gesehen habe. Ich war in den Büsch. Und da stand sie da im Wasser und dann ging das so schnell, so rasend schnell. Wenn so ein Tier mal 4 Meter lang ist und eine halbe Tonne wiegt, mit sowas diskutiert man nicht mehr. Und dann war sie weg. Und das Krokodil auch. Auch ein erwachsener Mann hätte da überhaupt keine Chance, wenn das Krokodil den packt. Das läuft einfach reflexartig ab, das schlägt ihn zweimal hin und her und zieht ihn dann unter Wasser, weil Beute eigentlich erstmal ersäuft wird. Und in der Geschwindigkeit, dem kann man weder helfen, noch kann der was dagegen machen. Und das soll ich jetzt glauben? Na ja. Gut, dann verstehe ich aber immer noch eins nicht. Warum kommen Sie erst heute zu uns? Ihr Schwägerin ist doch schon gestern Nachmittag angegriffen worden und seitdem verschwunden. Hören Sie mal, ich stand doch vollkommen unter Schock. Wenn Sie mir nicht glauben, dann suchen Sie doch nach dem Krokodil. Das machen wir auch, verlassen Sie sich drauf. Ja, hoffentlich. Und Sie begleiten uns dann bitte. Ja? Ben, wann gehen wir los? Marie, ich pack's nicht, heute wieder ins Ried zu gehen. Ich hab voll den fetten Herpes an der Lippe gekriegt, wegen dem Schock gestern. Ich gebe den Bullen einen anonymen Tipp, dass sie rausfahren und dann können sie zumindest die Frau... Der Ali? Der kommt schon wieder, Marie. Bestimmt. Gestern Nacht hat es aber noch ganz anders geklungen. Marie, ich bin voll fertig. Echt. Ich brauche einen Break. Und was ist mit dem Krieg, der da tobt? So hast du es doch genannt. Du kannst doch nicht einfach aufgeben jetzt und den Ali... Ach, Quatsch, natürlich nicht. Ich konzentriere mich energiemäßig jetzt voll auf die Demo. Das mache ich natürlich. Und wenn es da abgeht, taucht auch der Ali wieder auf. Das garantiere ich dir. Hör doch auf, das glaubst du ja selbst nicht. Nee, mir ist niemand entgegengekommen. Kein junger Mann? Nee, kein junger Mann. Suchen Sie Ihren Freund? Ich meine, haben Sie sich gestritten? Nein. Er ist gestern vielleicht hierher und seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Ja, das Ried. Das bringt so manchen auf Ideen. Wie meinen Sie das? Gestern ist er verschwunden, sagen Sie? Gestern war ein Feuertag. Da geht die Fahrt manchmal weit. Das verstehe ich nicht. Kann sein, dass er nicht mehr auftaucht. Wissen Sie irgendwas? Nee, es ist eher so Art Gespür, also so intuitiv. Natürlich unter Berücksichtigung der Zeitqualität. Ein Mensch verschwindet doch nicht einfach. Sie müssen nach Zeichen suchen. Ich halte mich lieber an Fakten. Und Fakt ist, dass er gestern auf meinen Anrufbeantworter gesprochen hat und seitdem nicht mehr aufgetaucht ist. Waren Sie schon bei der Polizei? Nein, das wird er nicht wollen. Aber ich habe die Krankenhäuser abtelefoniert. Hm. Und jetzt suche ich hier weiter, bis ich ihn habe. Er kann nicht einfach weg sein. Mein Mann ist auch hier verschwunden. Wann? Aber ich habe Botschaft von ihm erhalten. Ich weiß jetzt, dass es ihm gut geht. Schön für Sie. Warum war denn Ihr Freund hier? Ach, so eine Aktion. Mhm. Er ist Idealist. Ich habe so Angst, dass ihm was passiert ist. Aber es ist so friedlich im Ried. Haben Sie vom Aquapark gehört? Natürlich. Ich sollte sich einen anderen Platz suchen. Hier bleiben die Leute nicht lang. Das liegt an der Energie hier. Wissen Sie, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich suche auch noch nach etwas anderem. Letzte Nacht lag hier noch eine tote Frau und die hatte nur einen Arm und jetzt ist sie weg. Auch einfach weg, das geht doch nicht. Ich sag ja, die Energie hier, die ist besonders. Vielleicht war die auch gar nicht tot und ist heimgelaufen. Suche sie auf jeden Fall weiter. An und für sich ist heute ein guter Tag zum Finden. Tagsüber zunehmend unruhig. Verdauungstätigkeit empfindlich gestört. Plane Rückzug an anderes Ufer unter Mitnahme des Proviants. Dann zieht er sich irgendwo zurück und geht verdauen. Na? Weil dann braucht man einfach ein warmes Plätzchen und also volle Wampe heißt da auch durchaus erstmal mindere Aktivitäten. Hier war das. Genau hier, ja. Guten Tag. Guten Tag. Suche Sie immer noch nach meinem Mann. Also um genau zu sein, nach Ihrem Mann und nach dem Mann und der Schwägerin von dieser Dame. Nach meinem Mann brauche Sie nicht mehr zu suchen. Aber was? Der ist in Frankreich. Ja, haben Sie mit ihm telefoniert? Ach, so ähnlich. Ich habe eine Botschaft erhalten. Ach, und das sagen Sie mir erst jetzt? Ich habe sie doch gerade erst gefunden. Ja, und wissen Sie auch was von meinem Mann? Ja, wie war der Wortlaut von der Botschaft? Haben Sie die Nachricht da? Den Wortlaut, den kann ich Ihnen nicht direkt wiedergeben, aber die Nachricht, die habe ich da. Darf ich mal? Danke. Ja, da. Aber das ist doch eine Kinokarte aus Straßburg. Ja. Ja, aber da steht doch sonst gar nichts drauf. Die lag am Ufer. Das bedeutet, er ist nach Frankreich gegangen. Ich bin mal ganz sicher. Ja, aber die muss doch gar nicht von ihrem Mann sein. Das ist doch... Ich seh's! Was? Ich seh's! Da ist's! Was? Das Krokodil! Da ist das Krokodil! Moment, gehen Sie zurück, schnell. Gehen Sie weiter zurück. Was denn für Krokodil? Sie, ah, gehen Sie zurück, gehen Sie. Da kümmern wir uns drum. Achtung, Achtung! Zentrale von Peter 2. Schickt die Feuerwehr... Schickt's THW, die ASB-Rettungshundestaffel, die DRK-Rettungshundestaffel, setzt die Hubschrauber ein, schickt DLRG-Boote mit Sonargeräte, die Taucher und schickt noch eine Nachricht ans Innenministerium. Starker Abgasentwicklung an gegenüberliegender Uferseite. Wege kompletten Rückzug. Sie wissen, warum ich komme. Haben Sie was von meinem Mann im Krokodil gefunden? Das Krokodil war aus Holz. Oh, das kann nicht sein. Tja, gute Arbeit war das. Täuschend echt. Bis auf den großen Schriftzug drauf. Ich sage Nein zum Aquapark. Sie wissen, was das heißt? Nee. Das Holzkrokodil kann Ihr Schwägerin nicht gefressen haben. Ich muss sie leider festnehmen. Was? Unter dem Verdacht des zweifachen Mordes. Was, ich spinne ja? Wir haben Ihre Finanzen überprüft. Ihr Betrieb war nicht mehr zu retten. Das haben Sie gewusst. Und dem Verschwinden Ihres Mannes ging ein lautstarker Streit genau zu diesem Thema voraus. Ja, gut. Ihr Nachbarin hat's mir erzählt. Ja. Und sie hat mir auch erzählt, dass Sie Ihrem Mann gefolgt sind, als er an besagtem Abend das Haus verlassen hat. Ha, ja, ich wollte mit ihm reden. Genau darüber. Aber er wollte einfach nicht zuhören. Und dann haben Sie ihn erschossen oder ertränkt und in der Rheinaue verschwinden lassen. Ihr Schwägerin hat Verdacht geschöpft und hat das ebenfalls mit ihrem Leben bezahlt. Ach, Sie sind ja komplett verrückt. Glauben Sie... Ich wollte mich mit der Lebensversicherung meines Mannes sanieren. Wir sind doch nicht im Tatort. Im richtigen Leben gibt's auch Verbrechen. Koloniebildung endgültig gescheitert. Vermutlich weibliches Exemplar abtransportiert. Ein Lufttag? Gute Zeit zum Verreisen. Ben, wenn du auf der Demo heute was von Ali hörst, ruf mich sofort an, hörst du? Sofort. Hoffe, flussaufwärts bessere Expansionsmöglichkeiten vorzufinden. Und es kann sein, dass wir unterdrückt werden, wenn wir gegen die Großkonzerne vorgehen. Es kann sein, dass es wirklich unangenehm wird. Aber wir kämpfen weiter gegen Geldgier, gegen Korruption und gegen den Ausverkauf der Natur. Wir sagen Nein zum Aquapark. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim. Am Abend des 28. Juli machte ein Radfahrer laut den badischen neuesten Nachrichten auf der Höhe der Staustufe Iffezheim eine unglaubliche Entdeckung. Mitten im Rhein sah er ein Krokodil schwimmen. Ob der Alkoholpegel des Mannes oder das Sommerloch der Lokalredaktion schuld an dieser Entdeckung waren, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass weder die daraufhin eingesetzte Sonderkommission Kroko noch unser Reporter vor Ort dergleichen im Rhein entdeckten. Also, keine Angst, liebe Freizeitsportler, der Rhein liegt nicht in Australien. Hier kann noch gefahrlos Wassersport betrieben werden. Und falls Ihnen doch ein Krokodil begegnet, einfach schnell die Nummer der Soko Kroko wählen. Persönlicher Nachtrag. Auch wenn bestimmte äußere Bedingungen einer Koloniebildung nicht zuträglich waren, bleibt das ausgezeichnete Angebot an großen Säugern und kleinen Amphibien positiv zu bemerken. Aber wo die Gelbbauchunge jetzt wohl ist. Das Ding aus Blittersdorf. Hörspiel von Katrin Zipse. Gesprochen haben Krokodil Achim Hall, Jäger Jo Jung, Angelika Annette Tratz, Susanne Petra Gack, Helene Petra Fehrmann, Angler Otto Meyer, Polizist Reinhold Weiser, Ali Tana Şahintürk, Ben Erik Rastetter, Marie Anne Diemer, Radiosprecher Oliver Grimm. Im Originalton hörten Sie Gerhard Schwarz, den ehemaligen Ortsvorsteher von Blittersdorf, sowie Isabel Koch, Kuratorin für das Aquarium in der Stuttgarter Wilhelma. Schnitt Georg Peter, Ton Roland Winger, Regieassistenz Marc Ginzler, Regie Iris Drögekamp. Eine Produktion des SWR Karlsruhe 2006. Dramaturgie Renate Greinacher.